C3 Gespräch 1 Gehst du denn in den Kindergarten, Julian? Ja. Er ist doch jetzt schon 4 Jahre alt geworden. So alt. 1, 2, 3, 4 Finger. Passt genau. Und hat deine Gruppe im Kindergarten auch einen Namen? Sagen wir mal Bärengruppe oder Sternengruppe? Nein. Wie heißt deine Gruppe, Julian? Sag schon. Igelgruppe. Oh, Igel. Ich kenne Igel. Die können so weit den Mund aufmachen. Siehst du? So weit. Das können Igel gar nicht. Ich meine ja auch meine Igel, die ich kenne. Du schaffst es niemals. Doch. Das will ich sehen, ob du das schaffst. So, guck hier. Super. Da kann ich ja sogar bis hinten reinleuchten. Du hast gewonnen.